die kleinen Mädchen mit zum Küssen an. Ach, bleib bei mir und geh dich um. An meinem Herzen ist der schönste Ort. Ach, bleib bei mir und geh dich um. An meinem Herzen ist der schönste Ort. Guck, schuck, walchalala, die kleinen Mädchen sind zum Küssen da. Guck, schuck, walchalala, die kleinen Mädchen sind zum Küssen. Mädchen sind zum Küssen da. Ach, bleib bei mir.